Aeneis von Josef Maria von der ewigen Weisheit. Erster Gesang. So ungefähr zu König Davids Zeiten war Trojas König, König Priamos. Der asiatischen Gefilde weiten lag inne Ilion mit Toren groß, da vor dem Ida der Skamandros floss, da lebte in der Hirtenwelt Prinz Paris. Und Juno und Minerva makellos erschienen vor dem Prinzen neben Charis. Und Venus trug im roten Haare den Stella Maris. Die Göttinnen begehrten nur zu wissen, wer in des Menschen Sinn die Schönste sei. Den Apfel seines Lobes wollt nicht missen, Frau Juno, nicht von Eitelkeiten frei, die trat in ihren goldenen Schuhen herbei und zeigte ihrer holden Hoheit Pracht und ward umtönt von einem Pfauenschrei, des Stolzes Zeichen und Symbol der Macht, und ihre goldene Krone überm Schleier lacht. Prinz Paris, Sohn des Königs Priamos, gib du den Preis des Apfels mir alsbald, dann mach ich dich zu einem Herrscher groß und überreich dir fürstliche Gewalt. Ich mache dich zur fürstlichen Gestalt, nach Asiens gefällt dir untertan, von Indus Ufer bis zu Idas Wald, soweit die Länder Jovis Blitze sahen, denn siehe, meiner Schönheit Hoheit ist kein Wahn. Da trat Minerva vor im Kriegerhelm, mit dem sie aus des Vaters Stirn gestiegen, sie blickte listig wie ein junger Schelm, und doch wie zornig ihre Blicke fliegen, die Stirn umwölkt, der schmale Mund verschwiegen, sah man sie ihren Schild mit Händen raffen und sie die Ägis heben, um zu siegen, und lärmend schlagen ihre Kriegeswaffen, die alle ihr der Allerhöchste anerschaffen. Prinz Paris, Sohn des Königs Priamos, gib mir den Preis des Apfels, dass ich merke, dein Sinn sei mutig, stolz, erhaben, groß, dein Edelmut steht fest wie Idas Berge, dann schenk ich dir in jedem Waffenwerke und dir in jeder Schlacht mit Männern Sieg und gebe Kriegskunst dir und Mannesstärke und Weisheit dir zu dem gerechten Krieg, weil ich als Allerschönste durch die Himmel flieg. Da trat mit leisem Lächeln Venus vor, die Winde bliesen in der Locken Wallen, vor der Betörung war der Prinz ein Tor. So ging es mir, der Reinste, so geht es allen, den Sängern allen, denen Frauen gefallen. Dann nestelte sie mit der schlanken Hand am Zaubergürtel, ließ den Gürtel fallen, ließ fallen auch das seidene Gewand, und da stand Venus nackt vor Paris in dem Land. Da reichte Paris ihr den Apfel hin, O Göttin, vor den Äpfeln deiner Brüste ist dieser Apfel schrumpelig. Ich bin entflammt und fliege in das Reich der Lüste und knie vor dir am Strand von Zyperns Küste. Ich preis dich, Meeresstern Urania, mir ist, als ob ich nie von Schönheit wüsste, bisher, bis ich die schöne Schönheit sah, so weiß und offenbar, so warm und nackt und nah. Da hob die Göttin ihre Kleider wieder, da sprach zum Prinzen so Urania, weil du gelobt die Schönheit meiner Glieder, geb ich die Schönste dir, die Hellas sah, geb ich dir Spartas Herrin Helena, auf das du spielst mit ihrer Brüste Tauben und flichst dich in die langen Haare, ja, als Huld empfange sie für deinen Glauben, darum erlaub ich dir, dir Helena zu rauben. Und zornig rauschte Juno vor dem Schleier, Minerva folgte ihr mit ihrem Schilde, und Venus, schön gebaut wie eine Leier, verließ den Prinzen lächelnd süß und milde, die Uridee von jedem schönen Bilde. Und er begab sich auf die Meeresfahrt und fuhr durchs Mittelmeer das wüste Wilde, da ward ihm Spartas Herrin offenbart, die war doch ihrem Ehegatten zugepaart. Doch Paris auf Geheiß der Göttin raubte die schöne Helena von Sparta sich, weil er von Venus her im Recht sich glaubte, verhielt er sich freimütig freventlich als Ehebrecher lüstern liederlich und brachte sie ins hohe Ilion. Da er ihre Honig in den Nabel strich und buhlte heiß mit ihren Pergamon und lag ihre bei zur mittleren Nacht als Venus Sohn. Doch Menelaus, Helenas Vertrauter, zusammen rief er eine Griechenflotte, ein zorniger, ein rüstiger Ergrauter, zu rächen dieses Schmach von diesem Spotte. Achill trat vor aus einer Meeresgrotte, die Schmach geschehen im Griechenland zu rächen. Achill ist wie der Zorn von einem Gotte, bereit mit seiner Waffe tot zu sprechen und Trojas alte Mauern in den Staub zu brechen. Die schöne Venus ging umher im Äther, sie dachte wenig an den grauen Gatten, hielt sich nicht an die Satzungen der Väter, begehrte nur, sich einem Gott zu gatten, doch nicht dem Kunsthandwerker mit dem Schatten am Kinn und an den Wangen, bartergrau, und sie wollte blühen auf dem Blumenmatten, als Blume trinken eines Gottes Tau, Hingabe und Empfangen ist die Art der Frau. Vulkanos schmiedete mit seinem Hammer die Kunst der Götter reich verziertes Gut, doch saß er immer einsam in der Kammer und kannte keine Glut als Ofenglut. Die Asche, der Asche war gewidmet all sein Blut, sein Leben galt dem Schaffen und dem Schmieden, doch weniger der Frau und ihrer Brut, er wollte Werke schaffen nur im Frieden und ließ sich nichts von Venus rascher Zunge bieten. Sie aber heiß von brennendem Begehren, verlangte nur nach einem wahren Mann, der durfte sich der Liebesglut nicht wehren, der sollte ihr verfallen, sollte dann ihr alles widmen, was er treibt und kann, den ganzen Heldenmut, die ganze Stärke. Ihr war es gleich, ob ihre Nächten sann, nur dass er sich in Nächten bei ihr berge und gehe morgens früh hinaus zum Waffenwerke. Mars war der rechte Mann, der Gott der Kriege, der da gewaltig steuerte den Schlachten. Der Herr der Niederlagen und der Siege, der muskulöse Gott mit Rüstungsprachten, dem alle Völker blutig Opfer brachten. Der ließ die männlich festen Muskeln spielen, dass Venus schier verging vor heißem Schmachten und glühte heiß in lenzlichen Gefühlen. Er möge seinen Speer in ihre Scheibe zielen. Er lag ihr bei, wir schweigen von der Weise, denn wer will Venus bei der Liebe sehen? Cupido lüstern lächelte und leise, der Stifter ehebrecherischer Ehen, der Erzeugung Vater und der Herr der Wehen, das Auge Gottes, wenn ein Paar sich gattet, Gott Eros, wer kann diesem widerstehen? Die Göttin zwar von Ehebruch beschattet, lag doch so wohlgemut nach großer Lust ermattet. Vulcanus aber hörte von der Sünde und ging ein feines goldenes Netz zu machen, dass er die Göttin und den Sünder binde. Aus Rachelüsten schnob sein Feuerrachen, wie an dem Ätna drunten rote Drachen, da rief er alle himmlischen zusammen, die matten Ehebrecher auszulachen. Die Götter selig im Gelächter schwammen, und Venus schämte sich der allzu heißen Flammen. Da schaute Venus auf das Kampfgefilde und schaute Priamos und seine Söhne, und Paris schaute an die hohe Milde, und zu dem eigenen Sohne sah die Schöne, sah zu Aeneas, dass sie ihn bekröne mit ihrer Huld, dass sie Anchises schenkte. Da wandte Venus sich mit Lustgestöhne Vulcanos zu, dass er den Mann bedenke, Aeneas einen Schild aus seinem Himmel senke. Sie sah Vulcanos doch im Herzen zaudern, da ging sie hin, den Gatten zu betören. Er sollt vor ihrer Huld voll Liebe schaudern, vor ihrem Blick ihre ewig Liebe schwören, vor ihrer Quelle wie ein Hirschbock röhren, so fing sie ihn mit blendend weißem Arm, um mit Liebkosungen ihn aufzustören, sich einzuschmeicheln mit dem schönsten Charme, Ich bin die Liebesflamme. Wird dein Herz nicht warm? Er spürte, wie das Feuer ihn durchzuckte. Begierde brannte loh in seinen Venen. Als Venus voller Zauber zärtlich guckte, die blauen Augen wie umflort von Tränen. Er musste sich nach ihrer Liebe sehnen. Die Sehnsucht schüttelte ihm alle Glieder. Vor ihren Brüsten hörte man ihn stöhnen. Den vollen Brüsten nicht geschnürt vom Mieder, da sank er überwältigt vor der Göttin nieder. Die Macht der Venus war wie ein Gewitter mit Regengüssen, Donnerstürmen, Blitzen, und alles ward ihm süß, was je war bitter. Sein Blut war er bereit, ihr auszuschwitzen, vor diesen Strahlen aus den Augen schlitzen und in der Liebesflamme hinzuschmelzen. Verbrannt in ihres Blitzes Licht zu sitzen, da sah man diesen Gott von Ätnas Felsen vor ihrer sich in elektrischer Verzückung wälzen. Sie war sich ihrer Schönheit Macht bewusst und machte sich daran, den Gott zu bitten. Du meine Wonne, Wollust, Liebe, Lust, umsonst nicht nur in meinen Arm geglitten, um auszuruhen in meiner Brüste mitten. Du sollst ein Werk für meinen Liebling schaffen. Aeneas ist im Felde hingeschritten, du schaff ihm unbesiegbar gute Waffen. So sprach sie, dabei mit der Hand den Rock zu raffen. Gefesselt von unendlichem Begehren, tat ihr der Gatte alles zu gefallen. Da wollte sie sich ihm nicht mehr verwehren, da ist er ihr in ihren Schoß gefallen. Die Winde stürmten und die Meere wallen, es regnen Wolken und es bersten Felsen, es gurren Tauben, schmelzen Nachtigallen, Schneeflocken hoch auf dem Olympus schmelzen, da sah man sich das Feuer in dem Mittelmeere wälzen. Befriedigt machte sich Vulcanus bald an seine Arbeit, den kunstreichen Schild. Er machte den Skamandros, Idas Wald, das ganze asiatische Gefild, darüber wacht des Venus Sternes Bild, der seine Strahlen sandte auf das Meer, das wogte an den Felsen Zyperns wild, da zog ein Schiff durchs Mittelmeer daher, an seinem Steuer stand Aeneas hoffnungsschwer. Vulcanus machte schöne Vogelweiber, die wie Odysseus die Sirenen Locken mit Vogelsang und Schönheit ihrer Leiber, Aeneas, dem die Atemstöße stocken. Vulcanus machte Nymphen ohne Socken, Panisken, Faune und den Mann Silenus. Dionysos lag müd in Blumenglocken und sah die Blume an, den Schuh der Venus. Er machte auch ein Bildnis von Aeneas Genius. Er machte Tyros, Sidon und Karthago und bildete ein wunderschönes Weib, die Anmut aus dem Orient, Imago Dei, die Seele schön im schönen Leib. Vulcanus machte dies zum Zeitvertreib, und doch war Sibyllinisch dieses Bild. Calliope, in dies Poemir schreib, wie Dido prophezeit Vulcanus Schild, die Jungfrau Königin so schön und anmutmild. Dann zeigte das Vulcanus Schild Sardinien und zeigte auch des Todes dunkles Tor. Italia in schön geschwungenen Linien trat aus dem Schilde des Vulkan hervor. O Muse, schreibe mit dem Schreiberohr und singe du zu deinen Musenküssen das Lob Italias im Genienchor. Und preise in ekstatischen Ergüssen Rom, das die heiligen Poeten lieben müssen. Vulcanus bildete des Kaisers Bild, gesegnet von dem schönen Stern der Meere, der da gesiegt in Actiums gefilt, der da zerbrochen des Rebellen Speere, des Buhlen der ägyptischen Hetäre, der Schlange, die da tausend Männer kennt. Da sank dahin mit Wucht und Schicksalsschwere die Hurenherrschaft aus dem Orient, und eine Jungfrau herrschte in dem Okzident. So mussten niederbrechen Trojas Mauern. Die Griechen siegen über Asiaten. Die Burg des Buhlen unter Flammenschauern verbrennen und die Wälder und die Saaten und die Verbündeten, die Frevelstaaten und Griechenland und seine Freiheit siegen. Im Staub versanken Pracht und Potentaten, die Götterbilder unter Trümmern liegen, die Frauen tote Söhne in den Armen wiegen. Doch Asia wird leben, Asia wird ihre heilige Kultur bewahren und unter dem Segen der Urania sich retten aus den brennenden Gefahren und wie geborgen unter Venus Haaren die Amme und der Vater und der Sohn sich retten aus dem Feuersbrand. Da waren Urania und Amor auf dem Thron, Schutzgötter gnädig, dem Vergeltungszug zum Hohn. Da trug der Sohn den Vater auf dem Rücken aus Trojas Mauern aus der Hölle kreis, geleitet von der Göttin milden Blicken, durchschritt er alle Feuer flammenheiß, das Feuer löschend mit des Blutes Schweiß, zu seines Vaters Rettung litt er Flammen. Doch heißer glüht sein Herz vor Liebe, weiß, der Liebe weiße Gluten ihn durchschwammen, so kamen Sohn und Vater an das Meer zusammen. Verbrannt, versenkt, verrußt an ihren Kleidern, so standen zitternd sie am Mittelmeer mit einer kleinen Brüderschar von Leidern. Und dankten Gott, wer war ihr Retter, wer? Der Höchste sandte seiner Genien her, Anchises und den frommen Sohn zu retten. Der fromme Sohn bedankte fromm sich sehr beim Allerhöchsten in den Himmelsstätten, sich in der Allmacht seiner Herrlichkeit zu betten. Da glänzte schimmernd schön der Abendstern, Aeneas dachte an die Führerin, die lächelte so hold zu ihm von fern und betete, o hohe Königin, der Liebe und des Himmels Herrscherin, ich weihe meine Armut dir und Not, mein höchster Schatz bist du, ich aber bin ein armes Nichts, bin toter noch als tot, Urania, führe du mich in das Morgenrot. Wallfahren will ich durch die Meeresfluten und folgen immer da dem Meeressterne. Mein Herz erglüh von deinen reinen Gluten, fruchtbare Herren, lass du aus dem Kerne der Seele mir erblühen ein Reich, das gerne ich unter deine Herrschaft stellen will. Ein neues Asia will in der Ferne ich dir begründen, on the Seventh Hill. An deinem Busen bin ich wie ein Säugling still. Und in der Stille hörte er ein Säuseln und hörte einer Stimme sanften Ton. Vor ihm des Mittelmeeres Wellen kräuseln sich in dem sanften Dunkel stiller schon. Da sprach die Göttin, mein geliebter Sohn, ich führe dein Schiff auf meiner Gnade Strom, will unterweisen dich im roten Mond der Träume. Schau, ich führe dich nach Rom, dort baue du der Stella Maris einen Dom. Aeneas von Joseph Maria von der ewigen Weisheit, zweiter Gesang. Aeneas fuhr zu Delos Heiligtume, den lichten Sohn des Höchsten zu befragen. Ein Mädchen brachte eine rosa Blume Aeneas dar mit trauervollem Klagen, mit Hoffnung auch, es wird ein Morgen tagen. Aeneas brachte diese Blume dar der Sonne der Gerechtigkeit. Da lagen auch andere Weihgaben reich und rar, das Aug der Sonne sah vom Himmel offenbar. Aeneas trat nun in den Tempel ein, im Allerheiligsten die Priesterin auf einem Dreistuhl saß, mit Gott allein, gab sie sich Gottes Offenbarung hin, der sprach mit Stimme nicht zu ihrem Sinn, doch während sie im Herzen mit Gebeten den Sohn des Höchsten ehrt, vernahm sie in dem Innersten des Herzens Gottes reden, so süß wie in dem Mai die Winde säuselnd wehten. Das Schloss verzückt sie ihre Augenlider und sah die Statue aus Marmor nicht, und doch die schönen marmorgleichen Glieder und wie die Sonne licht ein Angesicht, und sah in ihrem inneren Gesicht die Sonnenstrahlen einen goldenen Strom und eine weiße Hand aus purem Licht und eine Wolke duften wie Arom und Gottes Finger weisen auf das ferne Rom. Ich bin, so sprach der Gott, die lichte Sonne der Weisheit, Schönheit und Gerechtigkeit. Dem Pilger will ich Leben, Hoffnung, Wonne auf seiner Wallfahrt sein und sein Geleit. Der Pilger sich der großen Mutter weiht, doch wo ist sie? Er soll die Mutter suchen, die seines Volkes Väter vor der Zeit verehrt im stillen Haine der Blutbuchen mit Weihrauch und Gebeten und Rosinenkuchen. Verlass die alte Mutter Asia, dann wirst du Asia die Mutter finden. Vertrau der Königin Urania, die süß ist wie die Bienen um die Linden. Doch darfst du dich auch nicht an Venus binden, denn führen will ich dich zur Magna Mater. Doch tilgt die Magna Mater keine Sünden, drum führe ich dich zum tragischen Theater und zu dem Wort der Jungfrau. Ich bin dein, Gottvater. Doch irre dich nicht, denn nicht in Kreta warten auf dich die Parzen und Urania, und auch nicht in Siziliens grünem Garten und nicht im Lande der Kleopatra und in dem Arm der neuen Helena. Du segle nur auf meinem Gnadenstrom. Die Mutter wartet in Italia. Ihr Herz verehre du im weißen Rom. Die bindet mit dem Gürtel allen als Atom. So sprach der Gott durch seine Priesterin. Aeneas Seele bebte vor Erregung. Ich mach mich auf die Meeresfahrt, ich bin ein Schiff in fatalistischer Bewegung, Gesetz des Schicksals, Zufallswiderlegung. Ich werde fahren trotz des Zorns der Götter, denn eine Gottheit hegt mich in der Hegung der Charis Gottes. Hoffnung ist mein Retter und trägt mich an das Ziel durch allen Sturm und Wetter. Anchises, Vater, komm mit auf das Schiff. Wir tragen Morgenland ins Abendland und lauern Vogelweiber auch am Riff. Wird uns befleckt das Brot in unserer Hand, wird irr am Zorn der Götter der Verstand. Wir glauben an den unfassbaren Segen, im Unglück bleiben wir im Gnadenstand. Die Charis Gottes leuchtet unseren Wegen, bis Ferkel sich an einer Wildsau Zitzen legen. Es ist das wilde Tier aus dunklem Wald. Kein anderes verkörpert Mutterschaft in solch energisch kräftiger Gestalt. Es ist die Mutter aller Heldenkraft, der heiligen und hohen Leidenschaft. Die Mutter tritt mit Stärke in den Kampf und wird befreien uns aus der Feindehaft, wird herrscherlich mit mächtigem Gestampf die Ferkel schützen mitten in des Staubes Dampf. Und diese mütterliche Kriegerin wird uns zum Inbegriff der Fruchtbarkeit. Als ihre Kinder geben wir uns hin der mütterlichen Zitzenzärtlichkeit. O Landen, meine Seele ist bereit. Die Ferkel, die an ihren Zitzen hingen, sind Menschen aus der Zukunft, aus der Zeit, da wir zum Opfermahl des Tisches dringen, da wir in heißem Hunger auch den Tisch verschlingen. Aeneas Schiff kam an in Epirus, da an dem Meeressaum die Wellen schauern, da waltete der König Helenus, den sah man noch ums alte Troja trauern. Doch baute er in Epirus die Mauern von Troja wieder auf, ein Ebenbild von Troja aufgebaut von Steinehauern, stand Troja im epirischen Gefild, und war doch nicht so stolz und stark und weit und wild. O Sohn des Priamos, o Helenus, du kannst nicht Ilion im Kleinen bauen. Die Hauptstadt aller Asiaten muss ein neues Antlitz haben, anzuschauen, wie Jovis Burg im Morgengrauen, in des Olympus reinem Gipfelschnee. Ja, Gott senkt nieder, das ist mein Vertrauen, der gottgebauten Marmorstadt Idee, in der Vision ich schon den Grundriss Romas seh. Aeneas und Anchises und die Schar fuhr weiter durch des Mittelmeeres Flut, der Stern des Meeres über ihnen war, um den die Sterne kreisten Wohlgemut. Er glänzte weiß wie Schnee und rot wie Glut und sandte nieder seinen lichten Strahl, den Weg zu weisen durch des Wassers Wut, den Weg durch Flutenberg und Ebbental. Süßwasser hatten sie und Fleisch zum Abendmahl. Am Morgen ging im Orient Aurore mit goldenen Sandalen Hügel an. Gebete sang des Morgens schöne Hore, wie nie ein Dichter sie erfinden kann. Aurora wandelte im Osten dann und streute aus dem Füllhorn aus dem Schoße den diamantenen Tau auf Weib und Mann und sinken ließ die milde Makellose aufs Ufer von Tunesien Lilie weiß und rose. Da landete Aeneas an dem Strande und neigte sich mit seinem Angesicht und lag mit seiner Stirn im weißen Sande in einer Wolke ganz aus goldenem Licht, da er aus seines Herzens Tiefe spricht. O Schoß der Morgenröte, Füllhorn, Bronne, o Himmelskönigin, dein Haar umflicht, verklärend meine Seele in der Sonne, da ahne ich dein Kommen, Schenkerin der Wonne. Da sah Aeneas nah an eine Frau, im schlichten Stoffgewand des Ziegenhirten ging sie durch jungen Morgens himmelblau, die Wege sie bis vor Aeneas führten, und so als wollte sie den Mann bewirten, hielt sie den Krug mit Wasser, etwas Brot, sie führte ihn zu einem Strauch von Myrten, dem Durstverlangen und der Hungersnot gab sie ein Lächeln von den Lippen rosenrot. Aeneas sah des Angesichts oval die von der Sonne schön gebräunte Haut, auf ihrer Wange braun ein Schönheitsmal, die Augen schimmerten wie lustbetaut, verführerisch ihr dunkles Auge schaut, durch lange Wimpern bräunlich und gebogen. Wem diese Frau gegeben wird zur Braut, dem wäre das Schicksal voller Huld gewogen, der wäre ins selige Gefilde eingezogen. Aeneas fühlte tief geheime Lust, die Liebe rief die Toten aus den Grüften. Sein Blick glitt insgeheim zu ihrer Brust, wie gerne würde er den Umhang lüften. Er sah des Gürtels Band um ihre Hüften und ihrer schlanken Füße braune Fessel. Um diese Frau war ein betörend Düften, war alles Rose, nirgends Dorn und Nessel. Da setzte sie sich hold auf eines Steines Sessel. Sie sprach, in dem phönizischen Gefild von Tyros lebte Dido, schön und jung. Die braunen Locken fielen lang und wild, und lang war auch der braunen Wimpern Schwung. Sichäus war ihr Mann, mit Heiligung des Priesters lebten sie geweihten Bund, in Glück und liebender Begeisterung. Vor Eifersucht jedoch am Herzen wund, war Didos Bruder, ein Schakal, ein Wüstenhund. Sichäus stürzte er vom Königsthron und fällte Tyros königlichen Baum. Gefallen ist die Hoheit Tyros schon, der Purpur sank in grauen Meeressaum, die Schiffe hielten sich im Wasser kaum, da an die Planken wildes Wasser rollt, da träumte Dido seherischen Traum, dass ihr der Bruder nach dem Leben grollt, doch Afrika erwartet ihrer Krone Gold. O Fürst von Tyros, hoheitvoller Stolz, wie Morgensterne deine Reichsvasallen, du königliche Zeder in dem Holz, du sprachest Weisheit in den hohen Hallen. Ich sah den Fürstengarten Eden wallen, doch weh dir, wie bist nieder du gegangen und in das schwarze Totenreich gefallen. Da hilft dir nicht Rubin und Goldes Prangen, da brennt das Feuer dich, da beißen dich die Schlangen. Doch Dido und die treuen Leute flohen aus Tyros, flohen vor dem drohenden Tyrannen, sie flohen vor des Mordes bösem Drohen, sie ließen vom Tyrannen sich verbannen, die Königin und ihre treuen Mannen, denn irgendwo wird sie ein Reich erwarten. So segelte die Königin von Dannen und überreignete sich ganz dem harten Geschick und hoffte doch auf den selig schönen Garten. Ihr aber brannte doch das Meer vor Wut und schleuderte das Schiff in wilden Wellen. Zum Himmel steilte auf die Meeresflut und stürzte nieder in die Abgrundhöllen. Da heulten die dämonischen Gesellen, da jauchzten Genien auf des Schaumes Krone, des Meerbeherrschers wilde Robben bellen. Doch Hilfe schickt die Jungfrau von dem Throne des Mondes ihrer treuen Dienerin zum Lohne. Die Dienerin der Himmelskönigin ward vor dem Schlund des Abgrunds so gerettet. Die Jungfrau führte ihre Freundin hin nach Afrika, das sich im Meere bettet, genauer nach Tunesien. Und wo hättet ihr besser, o Aeneas, landen können, als in der schönen Dido-Reich, da wettet Amor mit Venus. Bald wird Dido brennen, sie muß nur den trojanischen Aeneas kennen. Da hob sich Venus wieder in den Himmel. Aeneas aber und die Männer alle begaben ins tunesische Gewimmel, neugierig sich zum Markte vor dem Walle. Da kleine Kinder spielten mit dem Balle, da Bettler saßen, Frauen Früchte hielten, da Priester traten aus der Tempelhalle und noch den Segen ihrer Gottheit fühlten, vor der die Weisesten wie reine Kinder spielten. Sie traten durch die Tore in dem Walle und gingen zu den fürstlichen Palästen. Da mitten drinne stand die Königshalle, geschmückt mit bunten Bannern wie zu Festen. Bereit war alles zum Empfang von Gästen. Die Offiziere da mit Schwertern standen, die Diener standen in gestickten Westen. Da kam Aeneas mit den Abgesandten von Asien, die Afrika gastfreundlich fanden. Da traten sie zum königlichen Thron. Aeneas trat zum Thron alleine vor. Der Königin Gewand war rot wie Mohn, ihr fächelte Erfrischung zu ein Moor. Ziervögel lieblich zwitscherten im Chor. Aeneas harrte heiliger Geduld, bis Dido Worte sprach zu seinem Ohr. Hier wäre ungeduldig sein wie Schuld. Da nickte Dido mit dem Haupte voller Huld. Ihr seid willkommen hier in Afrika. Karthago, Saba, Kusch und Ophir freuen sich alle, dass Aeneas heute da. Wir wollen jährlich dieses Fest erneuen. Du musst vor mir, der Königin, nicht scheuen, denn ich bin selber ähnlich der Gazelle. Gazellen aber werden Raub der Leuen. Um Dido leuchtete des Abends helle und taufte mit dem Blut der Sonne jede Stelle. Und da sie saß im blauen Dämmer, Dido, da kam in der romantikblauen Stunde vom goldenen Venussterne her Cupido, unsichtbar allen Menschen in der Runde, und fügte Dido zu die schwerste Wunde, die je ein Frauenherz zu tragen hatte, und Seufzer flohen ihr vom roten Munde, die milde Minnerin, die müd und matte, war in dem blauen Dämmer nur noch Seufzerschatte. Doch eingedenk der königlichen Ehren war sie vor dem Geliebten ganz verschwiegen, verschloss in ihrem Herzen das Begehren und seufzte nur aus lauter Ungenügen und mußte sich ins schwere Schicksal fügen, dass sie die Liebe unerwidert wußt. So grausam Amors scharfe Pfeile fliegen und wirken Unlust neben süßer Lust, Gleichgültigkeit und tiefe Liebe in der Brust. Das Feuer lässt sich in der Manteltasche verbergen nicht und Liebe nicht im Blick. Die Königin Karthagos ward zu Asche und wandelte zur Flamme sich zurück. Das Schicksal beugte hart ihre das Genick. Ernährst du mein Leben, meine Wonne, ernährst du mein Atem, du mein Glück. Dir sprudelt meine Augen Tränenbronne, weil meine Nacht hofft nur auf dich, o Gottes Sonne. Dir weihe ich mein Königtum und Reich, dir weihe ich meine Seele und mein Blut. Ich habe keine Seele mehr, denn gleich als ich dich sah, schmolz sie dahin in Glut, zerfloß die Seele mir in Tränenflut. Doch deine Seele, Herr, ist nun die meine. So spricht zu dir ein Weib in Liebeswut. Sie ist nichts mehr, ist nichts als ganz die deine, dass deine Hoheit sich mit ihrem Nichts vereine. Ganz schöner, sie in Demut mich ergeben, dir, meinem Herrn, der höchsten Gottheit Bild, reales Zeichen, du von Gottes Leben, schau du mich an voll Huld und Gnadenmild, sei meines Volkes Taube, unser Schild, lass du mit Myrrhe Afrikas dich salben und herrsch im afrikanischen Gefild. Aeneas aber lauschte nur mit halben Gedanken, dachte ob in Troja Kühe kalben. Da trat von Jovis Burg zu ihm der Bote mit Flügeln an Sandalen und dem Stabe und unsichtbar dem Volk sein Auge lohte und leise sprach der Genius: Ich habe den Gottesruf an dich. Zu Gottes Labe sollst du die Frau nicht suchen, welche nah sollst du die Ferne suchen. Überm Grabe des Fischers ich die Herren lächeln sah, zu ihrer begebe gleich dich nach Italia. Aeneas mit der Mannschaft trat zum Schiff und segelte mit vollen Segeln fort. Und Dido, holder Schönheit inbegriff, begehrte nach des Totenreiches Port, des elyseischen Gefildes Hort und nach dem acherusischen Gewässer. Da sagte scheiden sie ein letztes Wort, da durch die Ader schnitt das scharfe Messer und ihre der Hades nahte schon der Menschenfresser. Kein Segen ruht auf dir aus meinem Munde. Wohl seh ich siegen in Italia, dich und die Deinen in Europas Runde, Triumph und Sieg allgegenwärtig da und Afrika dem Hungertode nah. Doch kommen wird auf weißen Elefanten der Herrscher aus dem schwarzen Afrika. Wie stolz auch eure hohen Alpen standen, Rom wird zertrümmert von Barbaren aller Landen. Aeneas von Joseph Maria von der ewigen Weisheit, dritter Gesang. Aeneas kam in das verheißene Land, doch war der Vater und Aeneas Amme verschieden auf der langen Fahrt. Am Strand Aeneas schürte nun die Opferflamme und nahm das Fleisch von einem Opferlamme und opferte, die Toten zu entsühnen. Da lehnte er an dem Zypressenstamme und schaute über die gewellten Dünen aufs dunkle Meer, das ähnelte Tragödienbühnen. Ihr dunklen drunten, lichten Götter droben, oh, sendet meinem Weg die Führerin. Ich will mit Weg und Wandel preisen, loben des Schicksals Ewigkeit. Mit Herz und Sinn geb ich des Allerhöchsten Macht mich hin. Jetzt aber, guter Gott, weiß ich nicht weiter, als ob in einem Labyrinth ich bin, scheint mir das Dasein schwer und Sterben heiter. Send einen Genius hinab die Himmelsleiter. Und muß ich, um den guten Weg zu finden, auch durch die dunkle Nacht und Qual der Hölle, bin ich bereit, darf ich mich nur verbinden, dem Meerstern über meines Schicksals Welle. O Jungfrau, Königin und Göttin, helle wird mir das Totenreich in deinem Schimmer. Ich bin ein armer, törichter Geselle mit tiefer Nacht in meines Herzens Zimmer. Send deine Boten, ich gehöre dir für immer. Und die Sibylle faltigen Gesichts gewandelt kam in ihrem hohen Alter. Aeneas wäre der Schatte, wäre der Nichts, dann wird entpuppen sich der Seele Falter. Der Weg zum dunklen Tode ist ein kalter und schwerer Weg, doch heiß sei du im Herzen. Propheten spielen drunten ihre Psalter, Jungfrauen wandeln bei geweihten Kerzen. Da steht des Schicksals Schrift geschrieben in den Erzen. Der Tod sagt aber allen Tyrannklopfern, die sich auf Lethes grüne Wasser freuen, sie müssen sich in Sühnen, müssen opfern, gereinigt sich dem höchsten Gotte weihen. Dann brauchen sie den Hades nicht zu scheuen, wenn sie gesalbt sind mit dem Myrrheöle, dann wird der alte Hades sie erneuen und neu gebären in des Todes Höhle und sie entlassen, bunter Schmetterling von Seele. So wollen wir die weiße Turteltaube dem hohen Jove weihen und dem Spross. Dreifaltig ist das Schicksal, wie ich glaube, ich der Weisheit süße Milch genoss, die ihr von ihren Mutterbrüsten floss. Und wagst du es, so trinke Lammesblut, das deinem Strahl aus Lammes Seite schoss, denn darin wohnt die Huld vom höchsten Gut. Doch nun hinab, Aeneas, habe guten Mut. Und offen stand das Tor des Tartaros, ein Abgrund und ein Rachen und ein Schlund, in dem das Wasser des Vergessens floss, des Nichtseins Quelle aus des Todes Mund. Wir, die wir leben auf dem Erdenrund, wir leben melancholisch oder munter, wir müssen in der vorbestimmten Stund den Tunnel großer Dunkelheit hinunter, als Seelenschatte ins Geheimnis und ins Wunder. Wir fürchten uns als wie vor einem Hund, als ob der scharfe Hund drei Mäuler hätte. Wir sehen Schlangen auf des Abgrunds Grund, Albträume träumen wir vom Todesbette, als bände uns ein Dämon an die Kette, als wollten uns verschlingen Wurm und Ratte. Die Frommen beten eine Totenmette, da fühlte Gnadenöl der Seelenschatte, der rein Verlangen nach dem ew'gen Leben hatte. Am traurig dunklen See von Acheron, schwermütig neigt das Haupt die Trauerweide, wie Lavagluten strömt der Phlegeton, die Lethe teilt sich an der Wasserscheide und schimmert schön wie transparente Seide und spendet dort Vergessen, nur Vergessen, doch auch Vergessenheit von allem Leide. Die Frommen aber feiern Totenmessen, da sie für Scheidende das Brot des Lebens essen. Wen werden wir da alles wiedersehen? Die blinden Seher werden uns begegnen. Tiresias wird uns entgegengehen. Er wird mit einer Prophetie uns segnen. Und aber auch Pech und Feuer niederregnen. Der blinde Seher wird zum Lichte schauen. Da wird er die dem Tode unterlegnen, lebendigem, allmächtigem vertrauen. O, nimm auch Orpheus auf mit seiner Frau der Frauen. Wir werden dort dem Dulder auch begegnen, der durch das wüste weite Meer gefahren. Er wird uns mit besonderem Segen segnen, dem Segen der Geduld in den Gefahren. Wir sehen auch mit holdestem Gebaren Penelope den Inbegriff der Treue, dass alle, welche treu im Leben waren, dass jeder ihrer Herrlichkeit sich freue. Ihre Wandel zierze ihre Männer nicht in Säue. Vor allem aber werden Menelaos und Helena, die schöne Helena, entgangen sein dem Kriege und dem Chaos. O schöne, Gleichnis der Urania, wie reizendste, die Griechenland je sah. Idee der Schönheit, Hellas Heiligtum, bist du lebendig dort, dann bin ich da, in Demut dein Besitz und Eigentum. Du machst Elysium erst zu Elysium. So führte die Sibylle durch die Nacht des tiefen Totenreichs Aeneas hin. Da sahen sie eine Seele, welche lacht, Glückseligkeit im abgeschiedenen Sinn, dem Sterben war ein köstlicher Gewinn. Auf Erden war er schön nicht, sondern hässlich, doch jetzt sehr herrlich anzusehen in Unsterblichkeit der Seele, nicht mehr gräßlich im Fleisch. Auch war Aspasia nicht mehr unpässlich. Und das war der Athener Sokrates, der hob die Stimme nun, ein toter Sprecher. Nun sing ich wie ein Schwan im Glück, indes der dunkle Tod kam einst zu mir als Brecher und brach doch meinen Glauben nicht, den Zecher beim Gastmahl von mir hörten. Diotima gab mir der Liebe und des Todes Becher, mit ihrer Weisheit war ich ja intim, ah! Nun schaue ich Urania von Paphos Ktima. Ich sagte den Genossen, als ich schied, sie sollten meinetwegen nicht ein Leid in ihrem Herzen tragen, und das Schwanenlied sang ich zu ihnen von Unsterblichkeit und starb allein und in Gelassenheit und warte nun in Hades Vorraum still auf jenen Boden aus der Ewigkeit, der zu erlösen mich erscheinen will. Denn XP wird erstehen im April. Ich sehe wohl den Kaiser aller Römer den Frieden in der Ökumene stiften, sehe ihn als Kapitän der Unternehmer, die da mit Romas ganzer Macht umschifften, Kleopatra die Mondkuh auf den Triften Ägyptens an dem gelben Vater Nil. Doch kenn ich auch des alten Volkes Schriften von hoher Weisheit und von ihrem Spiel, die ist des Lebens Anfang und des Lebens Ziel. Und du, Sibylle, die du alt und grau, du wirst dereinst zu dem Cäsaren treten und ihm Visionen sagen, hohe Frau, die du geschaut in innigen Gebeten. Denn sehen wirst du in den Himmelsstädten aus Gold und Lapislazuli und Jade ein kleines Kind, den höchsten der Propheten, und eine Frau wie eine goldene Lade, du wirst die Mutter künden und den Sohn der Gnade. Und wenn Augustus, Herr der Ökumene, das hören wird, wird er die Völker zählen, dass er des ganzen Reiches weite Szene dem Kinde weihe, dem König aller Seelen. Da dürfen Zimmermann und Magd nicht fehlen, da muß die Frau gebären in der Grotte, bald fahren werden Magier mit Ölen und Räucherwerk und Gold zum kleinen Gotte, der traurig ist, weiß er vorher, dass man ihm spotte. So wird zu Zeiten des Tiberius der Prokurator Pontius Pilat den Mann, den da verriet ein Freundeskuss, ausliefern an die böse Macht im Staat, ob jener Mann auch nichts von Übel tat, da jenes Mannes Seele voller Reinheit. Doch schlagen will man ihn ans Kreuz, doch grad da sie beschließen übelste Gemeinheit, träumt eine Gattin Träume seherischer Feinheit. Des Pontius Pilatus Ehefrau wird stehen am acherusischen Gestade und tut im Traum eine tiefe Schau. In meiner Rechten eine weiße Jade erschein ich ihr, ihr wird dabei kein Schade. Ich sage ihr, der Mann ist ohne Schuld, ist vielmehr Gottes offenbarte Gnade, ist Gottes Liebe, Gottes Gunst und Huld, und muss er leiden mit Geduld. Des Prokurators Gattin wird erwachen und wird erschrecken über ihren Mann. Sie sieht ihn stehen in der Gewalt von Drachen und Kreuzigung verordnen und sich dann die Hand mit Wasser waschen, welches rann und sich vermischt mit des gerechten Blut. Wie viele stehen in des bösen Bann. Doch dazu ja erschien das höchste Gut, um zu erlösen uns durch seiner Liebe Glut. Augapfel Gottes heißt das Volk der Juden, die Herde, die der Hirte kam zu weiden. Doch schrecklich sind des allerhöchsten Ruten und Geißeln seines Grimms nicht süß und seiden. Denn seine Auserwählten müssen leiden um die Erwähltheit durch den großen Grimmer. Und Roms Soldaten schwer durch Zieren schreiten, und Titus lässt zurück nur Haufen Trümmer. Doch wird's ergehen dem auserwählten Volk noch schlimmer. O wehe, wehe, Schlimmes muss ich ahnen, nicht mehr gefangen an des Euphratwellen, ist Gottes Volk doch nun durch die Germanen, erleidet Juda Millionen Höllen, denn Satans Knecht mit teuflischen Gesellen errichten will ein Rassereich des Grauen. Doch seh ich Engel sich in Scharen stellen, und Israel kehrt heim, und ich kann schauen, der Juden Friedensfürst sein Reich des Friedens bauen. Da sehe ich den Pontifex von Rom wallfahren in die Stadt Jerusalem und Wasser trinken aus dem Jordanstrom und beten in dem Stall von Bethlehem, wo Gott den ersten Mann gemacht aus Lehm, da sehe ich ihn den Geist der Freude spenden. Sei Friede, Friede, Friede. Angenehm ist Gott allein der Friede aller Enden. Doch nun will meine Schau sich nach Europa wenden. Europa war ja eine Jungfrau aus dem Orient. Sie ging an Tyros Strand und dachte an das alte Vaterhaus und spielte mit den Muscheln in dem Sand, das schneeweiß in der Meeresbucht der Strand. Sie war so schön in ihrer zarten Zier und lang und schmal die leicht gebräunte Hand. Was Mythographen sagen, sag ich dir, der Gott erschien dem Mädchen als ein weißer Stier. Auf seinem Rücken schwamm sie durch die Fluten und landete in Kreta in dem Hafen, der Phönix heißt wie jener aus den Gluten und aus der Asche auferstandene. Trafen die alten Hirten ein mit ihren Schafen, ein jeder Hirte führe die Jungfrau brennt, und keiner möchte mehr alleine schlafen. Die Griechen und der Römerkontinent sich nach der schönen Jungfrau nun Europa nennt. Denselben Weg um meinen Aeneas nimmt der Bote und Gesandte, der die Gnade von Juda nach Europa bringt. Er schwimmt ans Ufer Maltas ohne allen Schade. Er spricht in einer griechischen Tirade von unserem Marmor, den wir Götter nannten. Doch er spricht in Athen im Sonnenbade vom Schöpfer aller Welt, dem Unbekannten, und von dem Spross zu aller Welt Gericht Gesandten. Und kommen wird er nach Tres Tabernae, am Stiefel drunten durch Italien schreiten, bis ich ihn auf der Via Appia seh. Da Römerinnen wandeln süß und seiden, die will er als wie seine Lämmer weiden, und alle laden zu dem Opfertische. Im kaiserlichen Garten wird er leiden, und hören wird er Neros Hohngezische, wie auch sein Bruder, Fischer aller Menschenfische. Der Fischer musste steigen in sein Grab und weiter wirken als der Völkerhirte. Er reichte weiter seinen Hirtenstab, an dem er gütig Ost- und Westrom führte, das viele Hirten die Tiara zierte. Dem Pontifex ist jede Jungfrau Schwester und jeder Mann ein Bruder. Ihm gebührte, dass jeder fromme Glaube immer fester. So ruhte auch der Geist auf Pontifex Silvester. Und damals ging die neue Helena zu ihrem Liebling in den Orient. Doch diesmal nicht ein Ehebruch geschah, so recht man diese Frau die Treue nennt, weil sie in allerhöchster Liebe brennt zum Bräutigam, der sich ihr hingegeben. Sie, die des Kreuzes höchste Heilkraft kennt, sie fand in dem Ermordeten das Leben, denn an dem Mast des Kirchenschiffes ranken Reben. Die Kaiserin gab einem Sohn das Leben, ich meine hier den Kaiser Konstantin. Die Freiheit hat den Frommen ergeben, und darum hat der Herr ihm Sieg verliehen im Zeichen des Chiro, das führte ihn und breitete die Herrschaft aus in Rom. Im Sterben ward die Taufe ihm verliehen, er schied gebadet in dem Gnadenstrom und auch gesalbt mit charismatischem Aroma. Sein Reich vermachte er dem Heiligen Vater, dass alle Welt auf Gott geordnet sei. Auf der Geschichte tragischem Theater ist nicht einmal der Fürst vom Schicksal frei, und doch ist Freiheit weht der Geist im Mai und unterweist im Gnadenstuhl den Hirten. Der Herr des Abendlandes lautem Schrei führt jede Seele in das Tal der Myrten zum Bräutigame und der schönen Hochverzierten. Und Konstantin, der das Bekenntnis schrieb, gab Griechenland und Rom dem Herrn zu eigen. Ein wahrer Sohn des großen Kaisers trieb Germanen, welche brüten, sinnen, schweigen, die Briten, Iren, Friesen in den Reigen des Gottesvolkes, das der Hirte führte. Carolus Magnus also will ich zeigen, der vor den Sachsen wenig Achtung spürte, doch dem die Frankenkrone ganz zurecht gebührte. Aeneas, neue Zeiten seh ich kommen, ich will den kommenden Erlöser preisen. Es werden Zeiten nahen, da die Frommen in aller Heidenwelt die Franken heißen. Nun scheide ich von dir mit einem leisen, verliebten Lob der fränkischen Matrone, Patronin aller Franken, allen Weisen, nähere Mutter wahrer Weisheit, auf dem Throne seh ich sie lächeln über mich ganz zweifelsohne. Hieran empfehle ich mich nun und, ja, ich weiß, du kannst sie heute noch nicht kennen. Du sollst sie Meeresstern und Urania auf deiner weiten Pilgerfahrt benennen. Ach, wehe mir, ich muß im Limbus brennen, muß seufzen, weinen, harren bis zum Tage. Da kommt der große Worfler zu den Tennen. Da hoffe ich, da endet meine Klage. Und Sokrates stieg in der tiefe Sarkophage. Aeneas zitterte an allen Gliedern, unnennbarer Empfindung voll im Herzen, rief die Sibylle ihn mit frohen Liedern, erfreute ihn mit einem weisen Scherzen. Sie stiegen auf, sie sahen der Sterne Kerzen, sie traten in Italiens Sommernacht, und musst du leiden auch des Todes Schmerzen, der Meerstern über deinem Leben wacht, die lächelnde Liebende im Himmel selig lacht. Aeneas von Joseph Maria von der ewigen Weisheit. Vierter Gesang. O Muse vom Parnass, schau gnädig nieder. Du wollest huldvoll deine Gaben bringen und mir die Feder führen, dass ich Lieder und epische Poeme weiß zu singen. Wird meine Stimme aus der Wüste dringen in die geblendete und taube Welt? Und hört da wer das Rauschen deiner Schwingen, in einer Zeit, die sich geweiht dem Geld, in einer Zeit, die nichts mehr hoch und heilig hält? O Muse vom Parnass, dein Musensohn, empfing vom Gott der Dichter sein Talent. Der Gott der Seher sprach von seinem Thron, durch deinen Mund, der rot von Liebe brennt, auf deinem Musenberg im Okzident. Hier lebe ich und hier bin ich geboren, wo niemand heilige Propheten kennt, und kaum wäre wahre Dichter auserkoren, und wo die Dichtkunst an den Dämon ging verloren. O Muse vom Parnass, von deinem Munde ging die Berufung aus an einen Müden, du aber gabest ihm der Schönheit Kunde, ganz schöne Leuchtturm du am Meer im Süden. So gib doch wenigstens dem Dichter Frieden und lass in meiner Einsamkeit mich singen zu Gottes Lob. Und bin ich einst verschieden, dann mögest du auf deinen schönen Schwingen bei deinem Musenkuss mich nach Elysen bringen. Apollo Musagetes, goldene Sonne, ist mir in der Verklärung dein Gesicht. O, sende Wonne mir aus deiner Wonne, das trunken sei von dir mein Lobgedicht. Sieh, ich will rühmen, rühmen und will nicht an meiner armen Niedrigkeit verzagen. O Gott der Dichter, dichten ist mir Pflicht. Ich singe in Liebe, Preis an allen Tagen, in Liebe, Jubel und in Liebe, ach, die Klagen. Apollo Musagetes, die Verheißung aus deinem Tempel von der Weisung Thron hab ich empfangen, dass der Liebe Preisung, die voller Liebe sang ein Musensohn, in deinem Lichte wird vernommen schon, sie wird geschrieben wie von deinen Händen, dein Wohlgefallen ist der schönste Lohn, und du wirst eines Tags dein Reich vollenden. O Herr, ich bitte dich, lass du mein Lied nicht enden. Apollo Musa geht es. Wird Homeros gepriesener Gesang geläutert tönen in deinem Reich, der erdichteten Eros und in der lieblichen, der wunderschönen? Und wirst du auch Virgil mit Lorbeer krönen, weil er doch der Advent der Sonne Diener, den herrlichsten von allen Musensöhnen, will heute preisen ich den Florentiner. Lass leben auch mein Lied, du Diener deiner Diener. Rom will ich singen diese Mittagsstunde, du helfe mir, mein Genius, mein Lieber. Aeneas segelte im trüben Sunde, da nahte schon die Mündung von der Tiber, das Meer an dieser Stelle etwas trüber, weil Himmel sich drin spiegelt, wolkengrau, und eine graue Wolke schwebte über Italia, schon tröpfelte der Tau, vorm Regen flohen in die Hütte Mann und Frau. Mir erscheint die Götter zürnen, Götter grimmen, verweigern Latium den hohen Segen. Sie sagen ihren Zorn mit Donnerstimmen und drücken ihre Trauer aus mit Regen. Wie unfromm wandeln Menschen auf den Wegen der Welt, da ist nicht einer mehr geweiht den himmlischen, und niemand will sich legen dem Jupiter zu Füßen in der Zeit, um königlich zu werden in der Ewigkeit. Und weil das Menschenvolk in Latium gottlosen Weg zu gehen angefangen, und keiner betet mehr im Heiligtum, drum müssen alle zagen, alle bangen, um ihre Lenden winden sich die Schlangen und peinigen das Volk mit bitteren Bissen. Wer wird der Götter Gunst und Huld erlangen? Wen wird Urania vom Himmel küssen? Wie angeschlagen sind die menschlichen Gewissen. Aeneas landet in der Tibermündung, er geht mit seiner Mannschaft an das Land. O du des Schicksals heilige Verbindung, Schar, die dem Kapitäne unterstand, euch winkt des Höchsten hohe Wolkenhand, ihr sollt ihm einen Tisch zum Mahl bereiten. Aeneas eine gute Stelle fand, da sah man ihn zum Tisch des Mahles schreiten, die Regenwolken flohen in die fernsten Weiten. Mit einem letzten Donnergrollen spricht der Höchste, als Aeneas spricht das Wort, nun esst, des Gottes zu gedenken. Licht bricht durchs Gewölke, heiligt jenen Ort der Ankunftsstelle, gnadenhaften Port, da speisen sie das Fleisch und trinken Wein. War es in ihren Beinen auch wie Mord auf ihrem Pilgerzug, hüllt Sonnenschein bei ihrer Ankunft sie in goldene Glorie ein. Der Hunger nach der Gnade war so groß, dass sie das Lammfleisch von den Tellern reißen. Der Hunger war so groß, dass zweifellos sie auch die Hostia von Weizen speisen. Die Weisheit wollte so die Wege weisen, ihre Speisegare des Gottes Hostia. Dann will ich eure Ankunft herrlich preisen, dann führt das Schicksal euch nach Ostia, wird euer sein das herrliche Italia. O Weisheit, deine Pforten sind die Leiden, verzerrt mir doch die Schwermut den Gesang. Kann mich Aeneas mit den 100 Heiden erfreuen, da ich müd und matt und bang. O, ginge ich am Tiberstrom entlang und hörte seiner Wellen leises Rauschen und lauschte ich dem Nachtigallen Sang und könnte ich dem Wind des Himmels lauschen und mein Germanien mit Italia vertauschen. Germanien, du Landschaft unter Regen, Gottlosigkeit hockt hier in schwarzer Tonne. Ach, wissen will ich nicht von euren Wegen, wollt träumen nur den Traum von süßer Wonne, da Luna weiß erscheint und gold die Sonne, und süß die Sommernacht in Ischia, umsäuselt kleine Tempel der Madonne, der Seemann in der Nacht den Leuchtturm sah, des Glaubens, der Glaube von Italia. O, lasst mich träumen in der blauen Grotte, und schlummern lasst mich in den schwarzen Kähnen, und taumeln durch die Nacht wie eine Motte, mich nach dem Zirpen von Zikaden sehnen, mich hüllen in den schwingenden Schaum von Schwänen und baden nahe bei Perugia im Wasser von kristallenen Fontänen und mit den Fischerinnen dort und da Gesang darbringen unserer Frau von Ischia. St. Peter, wandelst du des Nachts noch heute mit einem Lampion durch Latium und küsst die Erde in dem Geist der Freude. Dein Charisma ruht auf dem Heiligtum des Vatikans, auf dem Palatium. Und wenn du betest in den Marmorhallen, denke auch an mich, ich bin dein Eigentum, o mein Patron, du Hirte von uns allen. Ich würde gern einmal zu deinem Grabe wallen. O Vater, Wagen und Gespann der Kirche, schließ mit dem Schlüssel auf das Himmelreich, lass mich wie weiße Blüte roter Kirsche nachts durch die Sommerlüfte sammet weich entgegenfliegen süßem Süden. Gleich will singe nicht das Loblied der Natur, seraphischen Gesanges freudenreich, ein Schmachten seufzt in aller Kreatur, als sehnen sich nach Christus Künste und Kultur. Sankt Peter, siehe, dein Konzil beschreibt den neuen Humanismus. Vater, da denk ich an Dante, wie er lebt und leibt, und an Vergilius, der Christus sah, und an Petrarchas Epos Afrika, und lieb auch Ariast und Tasso sehr, und sing ich Charis und Urania, wie aller dichtenden Patron Homer. Dazu gebt Petrus seinen Vatersegen her. Aeneas also zog mit 100 Mannen und traf den Fürst Latinus in der Stadt. Der konnte nicht die Nachtgesichte bannen, die er in seinem Traum gesehen hat, die Schicksalslose aus Fortunas Rat. Aeneas werde seine Tochter freien. Das Haar war braun, die Haut war weiß und glatt, das weiße Kleid wie Blütenschnee im Maien. Es war, als ob sie um sie 10.000 Grazien seien. Dieweil die Männer sprachen von der Stadt, sah still die Jungfrau zum Trojaner hin. Sie strich sich ihr Gewand von Linnen glatt und dachte sich versonnen, still ich bin, für den Trojaner sicher kein Gewinn. Er kennt aus Asia wohl süße Weiber und trägt vielleicht auch eine Frau im Sinn. Cupido, dieser Jäger, dieser Treiber, treibt diesen Mann Aeneas wohl auf andere Leiber. Wie Aprikosen klein sind meine Brüste und nicht wie runde, schwellende Granaten. Und meine Hüfte lockt nicht Manneslüste, vielleicht zu keusch auch meine Blicke baten. Die Männer reden über Stadt und Staaten, ich denk nur hoffnungslos ein zartes Du. An meiner Wiege standen Furienpaten und keine Grazien, nach mir raubt ihr Ruh, Gott Amor. Und Aeneas lächelte ihr zu. O Nacht, da saß er mit Lavinia, da leise fächelte der Wind im Laube. Die Sommerluft von Alexandria kam mit dem Schwingenrauschen einer Taube. Cupido, großer Dieb, mein Herz mir raube und gebe es hin der sanften lieben Frau, dass sie wie eine Gattin ist, das glaube ich gern, da ich in ihre Augen schau, wie Nächte dunkel, tief und voll des Mondes Tau. Da trat herbei von Furien gehetzt, der schwarzbehaarte Turnus voller Zorn. Er will, dass er sich ganz allein ergötzt an Maid Lavinia, der Wonneborn, der Freudenbecher und der Füllehorn. So ruft Aeneas er zum Kampfe auf, da ruft er seinen Haufen eingeschworen. Aeneas wendet sich in raschem Lauf zum Lager, ruft zusammen den verstreuten Hauf. Beleidigung durch Turnus rächen muß, mit eurer Hilfe ich mit großem Grimme. Da hob der liebliche Ascanius zum Vater seine ungebrochene Stimme. Erst viele Blüten sammeln muß die Imme, bevor sie machen kann den Honig. Drum, hinab den blauen Vater Tiber schwimme und suche du dir beim Palatium Euanders Hilfe für den Kampf um Latium. Euander war geboren von der Nymphe Caramenta in dem schönen Griechenland. Nicht suchte sie die Moore und die Sümpfe, sie suchte die kristallnen Quellen, fand die feuchte reine Wasser mit der Hand und war so rein, wie Götter sie gebildet. Wie eine Marmorstatue sie stand, im marmorweißen Leib, das Haar gegüldet, der Reiz des Blickes von den Grazien abgemildet. Und unter einem Granatapfelbaum im herrlichen Arkadien gebar Euander sie aus ihres Schoßes Schaum, der goldig wie die liebe Sonne war, das Auge wie die Julihimmel klar, und so wie süße Rosen rot sein Mund, darauf lagerte der Amoretti-Schar. Caramenta hüllte ihn in Linnenbund und liebte ihn und war von Mutterliebe wund. O goldenes Kind mit deinen Engelsaugen, wer weckt wie du so süße, reiche Liebe? Wie gern seh ich dich an den Brüsten saugen, Befriedigung zu suchen reinem Triebe. Wie eine Sonne hältst du meine Trübe mit deinem Lächeln lieb und deinem Lachen, und spiel ich Seligkeit der Spiele, übe ich Kind mit einem Kind zu sein, der Wachen, die Engel über uns, die töten alte Drachen. Und 70 Jahre vor dem Krieg von Troja verließ Arkadien Euanderum mit seiner vielgeliebten Metanoia zu gründen seine Stadt Palatium. Er nannte seines Hügels Heiligtum nach seines Heimatlandes Palantäum. O Roma, singen will ich deinen Ruhm, Venus im Vatikanischen Museum, will girren wie die Turteltaube ein Tedeum. In Latium Euanders Zitadelle empfing Aeneas in der Sonne Schein, zusammen in des Vater Tiber Welle, sie gingen beide in den Opferhain und brachten dem Geliebten Frieden ein und schuldiges und makelloses Lamm, dem höchsten Darin einen Becher Wein. Gesegnet ward Euanders Heldenstamm mit des Aeneas hehrer Hundertschaft zusammen. Wir wollen in dem stillen Opferhain die Kraft des Heiligen uns einverleiben. Wir wollen Donner seines Donners sein und Wanderblitz von seinem Blitze bleiben und seiner Sonne Sohnschaft widerschein und seine Winde sein und seine Boten. Und naht die Schlacht und naht des Sterbens Pein, denn einen wir mit unserem Blut dem Roten, dem Richter uns, dem Herrn der Lebenden und Toten. Und auf nun durch das karmentalsche Tor, um Segen bittend um der Jungfrau Segen. Ertöne griechischer Gesang im Chor, und tönen die Gebete aller Wegen, den Genius der Jungfrau zu bewegen. Caramenta war ja selber ein Gesang, da alle Töne sich zu Füßen legen, wie Nachtigallen vor dem Monde bang. Aus lauter Gottesfurcht war ihr Gesang so lang. Und zum Altare der Caramenta dann, da opferte Euander seiner Mutter, dem schloss sich auch Aeneas betend an. Ihre opferten sie Honig, Seim und Butter, und Blumen, Blumensamen, Vogelfutter, und einer kleinen Turteltaube Fleisch und frischen Fang von einem Fischerkutter. Euander betete, o Mutter, heisch, ich gebe dir Begehre und ich schenke keusch. Der Heide führte nun vom Palatin Aeneas, den von Göttern auserkorenen, die Wildnis um den Opferhügel hin und durch verwildertes Gestrüpp und Dornen. Verbündet waren ja die zwei Verschworenen, umfittigt von der Amoretti-Flügel, von Nymphen und von Göttinnen geborenen. Sie gingen unter goldener Sonne Siegel durchs neue Rom beim wilden palatinischen Hügel. Buchhändlerviertel sah Aeneas an, da man gespottet über den Virgil, Ovid, Horaz, Catull, und lachte dann und nannte antiquiertes Orpheus Stil und nannte stumpf des Pindar Federkiel und hieß zu leidenschaftlich Sapphos Ode. Homeros dichtete ja viel zu viel, und König David sei längst aus der Mode, und Cygnus sänge sich im Unsinn noch zu Tode. Da aber schworen bei der Wölfengrotte Euander und Aeneas sich die Treue, und schworen bei dem allerhöchsten Gotte, das Bündnis von Palatium ihrer Neue, in Rom das alte Troja, das sich freue, sie, die Schutzheilige von Ilion, vor deren Schönheit jedes Huld sich scheue, die als Bellona beisteht ihrem Sohn. Der hehre Herren lächelte vom Buschelthron. Der Kampf begann, die ungeheure Schlacht. Aeneas stand in rotem Blutestrom als Blitzesfackel in der Kriegesnacht, und Turnus starb und trat in Hades Dom als Schatte. Und der Sieg war Weiharom in Venus schöner Nase, die ich sah, und ihre Lippen lächeln über Rom. Den Schleier senkend auf Italia, Madonna gab dem Sohn zur Braut die Schöne dar.